Lächeln sehen, die zur Schule gehen, macht mich so froh. Nachbarn vor der Tür grüßen rauf zu mir, freundlich Hallo. Und ein Gefühl von Wärme hat die Ängste der Nacht verjagt. Mit schneeweißem Haar sitzt ein altes Paar im Park auf der Bank. Und ihr leises Lied summt er leise mit und drückt ihre Hand. Ein neuer Tag ist geboren, der uns Frieden verspricht und Hoffnung zu glauben, dass der Tag sein Versprechen nicht bricht. Diesen Frieden bewahren ist unsere Pflicht, das Glück zu erfahren, verschenkt man nicht. West und Ost taut der lange Frost ganz langsam auf. Menschen hier und dort räumen Zweifel fort und trinken darauf. Und ihr Bemühen wird begleitet von der Sehnsucht der Welt, dass so ein Tag wie heute jedes Herz, jedes Menschen erhört. Diesen Frieden bewahren ist unsere Pflicht, das Glück zu erfahren, verschenkt man nicht. Thank you.